die Glut sich kühlt und das Morgenrot erstrahlt. Da hab ich dich gesehen und wo die weiten Felder stehen, deine kleinen Hände kalt, wurdest nicht mal ein Jahr alt. Der Zug kam in roter Gestalt. Als die Engel Tränen weinten im fernen Memelland, da gab man dich der Erde, was ich nie vergessen werde. Zu den Resten deiner Mutter, was mein wackres Herz zerbrach, das ist Nimmersdorf danach. Nimmersdorf danach. Erlebnis, das ich in meiner ganzen Zeit als Soldat erlebte, war ein Mädchen von ca. 17, 18 Jahren, die sich der Vergewaltigung zur Wehr gesetzt hatte, die man mit 4 großen Nägeln, wie sie die Zimmerleute verwenden, an ein Scheunentor angenagelt war, und sie wurde, wie sie uns später berichtete, mehrfach in dieser Stellung von den Soldaten vergewaltigt. Sie bat mich inständig, ich sollte sie erschießen.